Deutschlandfunk. Das Feature. Ich heiße Kai Goldschmidt, bin 35 Jahre alt, habe 4 Kinder und bin seit 10 Jahren mit meiner Frau verheiratet und funktionaler Analphabet. Man kann einige Texte nicht oder gar nicht lesen und schreiben und auch nicht Sinn entnehmen. Also kurze Texte gehen, aber nicht ganz genau. Das ist schwierig, weil du dann nach einer Weile das, was du am Anfang gelesen hast, wieder verschwunden ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch lese, das kann ich ja in kleinen Abschnitten dann lesen. Aber wenn es alles so zusammengeschrieben ist, weißt du dann nachhinein nicht mehr, was ich dann gelesen habe, weil ich das dann schon wieder vergessen habe, weil ich mich auf das andere dann konzentriere. Ich habe Kai beim Verein Lesen und Schreiben in Berlin-Neukölln kennengelernt. 2 Jahre lang hat er dort einen Grundbildungskurs gemacht, hat seine Lese- und Schreibfähigkeiten verbessert, Mathematikunterricht bekommen, gelernt, mit einem Computer umzugehen. Jetzt ist der Kurs vorbei und es stellt sich die Frage, wird es Kai gelingen, mit diesen Voraussetzungen einen Job zu finden? 1 Jahr lang werde ich ihn begleiten. Blind in einer Welt der Zeichen. Ein Analphabet auf Jobsuche. Ein Feature von Dominik Bretsch. Herbst. Kai wohnt mit seiner Familie in einer Hochhaussiedlung am Stadtrand von Lichtenberg im ehemaligen Ost-Berlin. Vor der Tür rauscht 6-spurig der Verkehr vorbei. Ein Rentner-Ehepaar sucht nach Pfandflaschen. Im Fahrstuhl riecht es nach Reinigungsmitteln. Die Wohnung liegt im 6. Stock, hat einen Südbalkon und 5 Zimmer. Jedes Kind hat sein eigenes. Kai und seine Frau schlafen im Wohnzimmer auf einer ausgeklappten Couch. Die Einrichtung ist karg, Discountermöbel, ein blauer Katzenbaum, ein Sofa mit ausgebleichtem Bezug. An der Wand einige Hochzeits- und Familienbilder. Kai macht die jüngsten der 4 Kinder bettfertig. Michelle und Dominik, 6 und 9 Jahre alt, hüpfen auf die Couch und warten darauf, dass Kai ihnen eine gute Nachtgeschichte vorliest. Darf ich jetzt? Oder wie sieht es hier aus? Große Aufregung herrscht in der Bienenstadt. Bei der alten Baumtanne die Stadt bohrte. Bohrte nicht mehr genug Platz für alle. So ist es eigentlich jeden Abend, dass wir den Kindern was vorlesen. Ja, soll auch so weiterbleiben, weil dadurch lernen sie ja auch dann die Wörter und die Begriffe, was wir dann vorlesen. Sie war gerade zur Welt gekommen und wurde von einer alten Bienenfrau namens Cassandra geputzt. Ey, ich lese euch was vor, also pssst. Also ich finde es schon gut, dass mein Papa und meine Mama auch öfters vorliest. Wie die 7 Zwerge, Schneewittchen. Warte mal, ich hol mal die Bücher. Und zum Beispiel wie Hänsel und Gretel. Ja, Hänsel und Gretel. Dann hören wir manchmal die 7 Geistlein. Darf ich? Also ich kann nicht lesen. Das Wort. Der Wolf und die 7 jungen Geistlein. Während Dominik liest, schaut Kai ihm über die Schulter. Es war einmal ein Seine Lippen Geist, bewegen sich lautlos mit. Die hatten 7 Jungen. Junge, die sie sehr, sehr lebt. Hatte. Also, ich finde besser, dass ich lese, dann kann ich auch mehr lernen bei Lesen, weil ich bin auch nicht so gut in Deutsch. Papa. Also, manchmal wechseln wir auch ab, wenn meine Schwester und mein kleiner Bruder was vorgelesen haben, dann fragen die sie als Papa. Dann liest Papa ein Stück vor, wenn er nicht mehr kann, dann frag ich, ob ich weiterlesen kann. So lernt er dann, besser im Deutsch klarzukommen. Ich kann ihn unterstützen, wo er jetzt Fehler macht. Und aber ich unterstütze ihn. Ja, wir lernen beide. Aber wenn wir uns ja gegenseitig dann unterstützen, wird es schon klappen. soll nicht den Mut verlieren. Ja, manchmal kommt dann eine irrsinnige Sachen dann raus, die gar nicht da drin stehen. Die ich auch gut finde, weil dann ist ja die Fantasie dann anders. Macht dir das Spaß, das Vorlesen? Ja. Wie ist das für dich, Karl? Für mich ist es, mir macht das auch Spaß, ja. Sonst lest ja die meiste Zeit meine Frau vor und ich versuche das ja auch nach und nach dann den Kindern was vorzulesen. Aber meine Frau hat dann die bessere Betonung drin. Kais Frau möchte in dieser Sendung nicht in Erscheinung treten. Sie ist Hausfrau, die Familie lebt derzeit von Hartz IV. Guck mal da, deine Drehscheibe. Willst du auch mal darauf nähern? Ich mache jetzt eine MAE-Maßnahme für 1,50 Euro. AGH MAE. Mal, mal sehen. Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung. Also neben der Arbeit habe ich noch knapp 3 Stunden Zeit noch für die Kinder. Weil die ja dann auch um 18 Uhr bettfertig gemacht werden. Nach Sandmann und 19.25 Uhr ist dann endgültig Feierabend. Aber der dauert dann noch eine Weile, bis sie einschlafen. Ja. Ich habe jetzt Sand in meinem Mund. Och, du musst nicht immer weinen. Ja, kleine Maus, du musst nicht immer weinen. Seit einer Woche arbeitet Kai für den Berliner Verein Jahresringe. Altenbetreuung, 5 Tage in der Woche jeweils für 6 Stunden. Die Maßnahmen hat das Jobcenter veranlasst, im Anschluss an den Grundbildungskurs. Ich bin froh, dass ich mir wenigstens was zu tun habe. Ich wollte zwar bei Lidl arbeiten, aber das hat nun das Arbeitsamt mehr ausgeschlagen, aus dem Kopf. Es ist noch zu früh, auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Und da hat gesagt, ja wieso, ich habe davor 2 Jahre in einer Reinigungsfirma gearbeitet. So schwer kann es ja nun nicht sein. Aber nun, ehe ich dann jetzt nun da noch mehr Ärger kriege, habe ich gesagt, ja gut, okay, dann mache ich die MAE-Maßnahme. Ich würde zwar gern im Gartenlandschaftsbau und wenn da nichts ist, war die 2. Option in der Küche oder so, war auch leider voll. Und dann hat sie mich gefragt gehabt, ob ich was mit Menschen, die so gehbedürftig sind oder ein bisschen Hilfe brauchen, was mit anfangen kann. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ist was Neues. Nieselregen. Ein grauer Herbsttag. Kai steht am Eingang eines Apartmentblocks in Lichtenberg. Ja, bitte. Jahresringe. Da ist er ja. Da ist er ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Komm mal rein in die gute Stube hier. Die Tür wollte nicht und das Licht will nicht. Und was habt ihr noch für Kummer? Auf dem Tisch eine Wachsdecke, darauf ein Teller mit Gummibärchen, eine Fernsehzeitschrift, ein Kreuzworträtselheft und eine Flasche Franz-Branntwein. An der rechten Wand eine Vitrine mit Nippes, gegenüber auf dem Sofa sitzt ein Plüschbär und starrt ins Leere. Unter dem wuchtigen Röhrenfernseher aufgereihte VHS-Kassetten. Hongkong, Norwegen, Paris, Wien. Erinnerungen an frühere Reisen. Jetzt parkt der Rollator neben dem Sofa. Frau Grünberg ist 73 Jahre alt. Früher war sie Erzieherin. Mit den eigenen Kindern hat es nicht so geklappt. Sie kommen nie zu Besuch. Statt ihrer kommt Kai. Noch geht's mir gut, aber ich muss ja immer noch an Krankenhaus denken. Denken Sie nicht daran. Halt ja, ich weiß, das hat mir Heidi auch schon gesagt. Aber Sie müssen ja trotzdem jetzt planen. Ja. Ja, das ist am 28.10. Ja. ist Ihre OP. Ja, das ist meine OP. Und hier steht? Und hier steht auch am 27. um 10 Uhr. Genau, ja. Also, ich komme dann nächste Woche am 27. um 9 Uhr hierher. Ja. Und um 9.30 Uhr rufen wir den Krankentransport. Oder nicht? Nee, rufe ich schon vorher an. Ah, okay, an, gut. Man muss mir ja auch nicht alles abnehmen. Nee, aber du, das ist ja mein Job. Ich muss ja auch ja, so aufpassen. Ja, ist ja gut. Ich meine es ja. Ja, ja. Ich habe 6 Klienten in der Woche, die ich 2 Stunden betreue. Ausnahme wäre dann, wenn Arztbesuche anstehen. Da sind es dann 4 Stunden wegen der langen Wartezeit und so. Ich mache zurzeit Rollstuhlschiebedienst. Wir begleiten die zum Arzt und Jobcenter. Spaziergänge und einkaufe. Ich komme Sie dann besuchen, wie das versprochen. Ist nett, ja. Vielleicht können Sie denn eine kleine Blume mitbringen. Naja, vielleicht sind Sie so frei, dass ich dann sterbe. Sie werden nicht sterben. Sagt Heidi auch immer. Heidi ist meine Betreuerin. Kai sitzt neben seiner Klientin auf dem Stuhl, die Hände im Schoß. Manchmal scheinen ihn Frau Grünbergs Sprüche zu irritieren. Wir gehen beide offen miteinander um, muss ich sagen. Manchmal macht sie auch mich ein bisschen verlegen, aber ich komme mit ihrer Art komme ich klar. Ich darf es ja zwar nicht so an mich ranlassen, aber doch, die Frau tut mir sehr leid, muss ich sagen, weil sie ja so viel durchmachen musste. Wenn es um konkrete Aufgaben geht, Termine festlegen, den Koffer vom Schrank holen, einkaufen gehen, spannt sich Kais Körper. Man merkt, er fühlt sich souverän. 2 Stunden sind für den Besuch eingeplant und Kai hält sich penibel daran. Von Zeit zu Zeit blickt er verstohlen auf seine Armbanduhr. Er geht für mich mal bei Kaisers einkaufen. Ach so, Mensch, ja, selber bräuchte ich. Ja, hol ich. Ja, mach mal. Ich gebe dir Geld. Und Brot auch, oder dann nur selber? Nee, Brot habe ich noch. Gut. Aber Obst kannst du mir mal mitbringen. Ein paar Birnen oder Pflaumen oder weiß ich was, oder Weintrauben bringst du mir. Aber ein günstiges Angebot, oder? Ach, naja. Na, nicht, nein, ja, aber 50 Mark sollst du nicht ausgeben. Ja, ich habe ja keinen, außer Heidi, die hat ja nur 5 Minuten. Er war mir gleich sympathisch. Ich guck mir immer die Leute an. Wenn mir er unsympathisch wäre, hätte ich das auch gesagt. Ich bin zwar grob, aber ehrlich. Er hat es mir gleich von Anfang an gesagt, dass er ein Legastheniker ist. Jetzt. Analphabet. Ja, Analphabet. Aber ich kann damit umgehen. Nicht? Ich meine, er kann ja fragen oder... Ja, manchmal diskutieren wir auch ein bisschen, ne? Denn er ist ja noch jünger, er kann ja noch lernen. Ich lerne hier sehr viel. Die etwas älteren Leute können mir was beibringen und ich kann denen was beibringen, was ich so in meinem Leben so erreicht habe. Und das kommt gut an. Ich bin ja auch hilfsbereit, gehe auf die Menschen zu und bin freundlich und natürlich auch pünktlich. Also das schätzen die an. Mir. Das sind zwar bloß 1,50 Euro, aber ich sage mir so, ich gucke nicht gerade auf das Geld, sondern mir macht der Beruf Spaß. Und das ist bei mir an oberster Gebot. Ich würde auch gerne mehr verdienen, wenn es die Möglichkeit natürlich gäbe. Aber ich sage mir so, Job ist Job. Man sollte immer das Positive raussuchen. Und ich wollte schon immer was mit Menschen machen und das ist mir jetzt ein bisschen geglückt. Mir macht es Spaß. Kai hat fast seine ganze Kindheit und Jugend in einem Heim in Ostberlin verbracht. Mit 3 Jahren kam er dorthin, mit 20 hat er die Einrichtung verlassen. Ich würde da ein großes rotes Kreuz machen und dann abhaken, in die Zukunft gucken und dann die Vergangenheit vergessen. Ich bin 88 eingeschult worden. Ich habe die 1. und 2. Klasse wiederholt. Dann in der 10. war ja die berufsvorbereitende Schule, da habe ich den Hauptschulabschluss und in meiner Ausbildung habe ich den erweiterten Hauptschulabschluss gemacht. Aber nur durch mündliche Zusatzfrage. Ab der 5. Klasse, sagt Kai, sei er zurückgefallen. Man konnte ja die Hausaufgaben dann auch in der Schule machen, aber da wurde mir ja dann auch nicht geholfen, weil ich das dann alleine machen musste. Und im Heim kannst du vergessen, die sind ja für was anderes zuständig. Ich hatte von beiden Seiten keine Unterstützung. Von den Erziehern hätte ich mir Unterstützung erhofft, weil die sind ja eigentlich dafür ausgebildet, dass es nicht so passiert. Und von der Schule hätte ich mir auch Unterstützung erhofft, aber die habe ich ja nie bekommen. Selbst heute noch fällt es Kai schwer, der Institution Schule zu vertrauen. Deshalb wissen zum Beispiel die Lehrer seines Sohnes Dominik nichts von Kais Analphabetismus. Dafür habe ich noch zu viel Angst, wie die Lehrer dann darauf reagieren. Das wird auch nicht so schnell vorbeigehen. Das ist so tief eingebrannt, das wird nicht so schnell funktionieren. Ich würde dann davon ausgehen, dass er dann mehr gefördert wird. Was ja eigentlich gut wäre. Eigentlich ja. Aber über den Schatten zu springen ist noch schwer. ja, habe ich mich dann so durchgebrochen. Musste mich dann durchlegen, durchkämpfen. Denn. Und damit bin ich auch jetzt gut vorangekommen. Hauswirtschaftshelfer habe ich erlernt. Mit den zusätzlichen mündlichen Fragen. In den praktischen Bereich war ich sehr gut gewesen. Was ich heutzutage auch noch bin. Weil das praktisch mir besser liegt als schriftliche. Nach meiner Ausbildung war ich Jobsuche. Dann habe ich im Grünflächenamt gearbeitet für 6 Monate. Dann habe ich beim Getränkemarkt als Lagerarbeiter, das hat mir gar nicht gefallen, weil die ständige weite Fahrweg nach Potsdam raus, das war nicht so. Und dann habe ich in Reinigungsfirma so 4 Jahre lang gearbeitet. Es ist nie einfach, einen Job zu finden. Auch dann einen Job zu finden, der auch für mich dann passt, ist sehr schwer. Mein Name ist Orda Thiessen. Ich leite den Verein Lesen und Schreiben in Berlin-Neukölln. Den Verein gibt es seit über 30 Jahren und wir sind ausschließlich mit dem Ziel beschäftigt, die Situation für Menschen zu verbessern, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben. Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt, wir reduzieren uns nicht auf die Vermittlung von Kenntnissen im Lesen und Schreiben, sondern tatsächlich gehört für uns auch Rechnen dazu, Sozialkunde, PC, also wirklich eine umfassende Grundbildung, alle Fragen aus dem Alltag und aus dem beruflichen und familiären Leben gehören dazu, werden hiermit eingebracht. Die Integration in den Arbeitsmarkt steht natürlich auch im Vordergrund. Das ist auch unser Auftrag vom Jobcenter. Ist in der Realisierung natürlich immer abhängig davon, wie ist eigentlich der Arbeitsmarkt. Die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt, die Anforderungen an die Leute, die also auch einfache Arbeitsplätze besetzen, werden immer höher. Also sie müssen heute in jedem Reinigungsberuf müssen sie Listen führen, müssen die Anleitung lesen, sie müssen dokumentieren. Das ist genauso in der Pflege. Im Lagerbereich ist es so, es muss alles jetzt über Computer laufen, sie müssen da was eingeben. Das erfordert alles mehr Lese- und Schreibkenntnisse als noch vor 20 Jahren. Nach seinem Job bei der Reinigungsfirma war Kai ein halbes Jahr arbeitslos. Schließlich versuchte er einen Neuanfang mit einem Grundbildungskurs beim Verein Lesen und Schreiben in Berlin-Neukölln. Ich habe beim Jobcenter nachgefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, meine Lese-Rechtschreib zu verbessern, auch aufgrund deswegen, dass ich meinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen kann und auch möchte, um dass ich auch denen irgendwie was beibringen kann und nicht immer alles an meiner Frau hängen bleibt. Und daraufhin habe ich dann gefragt gehabt, ob es die Möglichkeit gäbe, nicht wieder in so einer Bewerbungsmaßnahme reingeschmissen zu werden. Also das Erste, was ich über Kai gehört habe von der Kollegin, war, da fängt nächste Woche jemand an, der ist ganz unsicher. Da müssen wir ein Auge drauf haben, der traut sich das überhaupt nicht zu und da müssen wir erstmal ganz vorsichtig anfangen. Das war die erste Ansage, die ich gekriegt habe zu Kai. Vorlesen und Schreiben habe ich mich immer mehr zurückgezogen, weil ich gedacht habe, ich bin der Einzige, der Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben hat. Ich mich auch nicht so offenbart habe, wie ich das jetzt in den 2 Jahren bei Lesen und Schreiben gemacht habe. Ich habe Betreuer gehabt, der dann natürlich auch das mit dem Jobcenter regeln tut und auch die Vertretungen über der Behörden und so weiter. Ja, und dann natürlich auch die Bequemlichkeit, die dann dazukommt, dass dann mein Betreuer das dann macht. Denn. Und heutzutage will ich auch versuchen, das alleine zu schaffen. Nicht, dass ich irgendwie von Personen abhängig bin. Und über die Zeit hat es sich meiner Ansicht nach sehr positiv bei Kai entwickelt, dass er sich immer besser getraut hat, auch wirklich seine Meinung zu sagen und Position zu beziehen, auch gegenüber der Gruppe, was sicherlich das Schwerste von allem ist. Aber wenn er lange drüber nachgedacht hat und zu einem Ergebnis gekommen ist, dann hat er sich auch getraut, dieses Ergebnis den anderen als seine Meinung kundzutun. Und Da war er sehr standfest dann nach einer Zeit. Aber du kannst dann, wenn du 10 Jahre aus der Schule raus bist, nicht innerhalb von 2 Jahren das wieder aufholen, weil du dann ja natürlich auch andere Dinge im Kopf dann hast. Wie suchst du dir da Arbeit und dann Kinder erziehen? Das Lesen und Schreiben fällt dann wieder nach hinten. Er hat dazugelernt im Lesen und Schreiben, aber es ist immer noch, insgesamt ist Lesen und Schreiben eine Baustelle, die wird ihn sein Leben begleiten. Wichtig für uns ist aber, und insofern ist natürlich Kais Besuch hier erfolgreich, weil er einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Dazu gehört auch Kais ehrenamtliches Engagement für den Verein Lesen und Schreiben. Nach Abschluss seines Grundbildungskurses hat er eine Selbsthilfegruppe gegründet, repräsentiert den Verein in der Öffentlichkeit. Heute ist Tag der offenen Tür. Im Innenhof des Neuköllner Altbaublocks wird gegrillt. Es riecht nach Bratwurst und frittierten Quarkbällchen. Im Hinterhaus sind die Schulungsräume. In einem davon steht Kai. Turnschuhe, Umhängetasche, weißes Hemd, schwarze Weste. Sie können auch die Bücher dann mitnehmen gegen eine kleine Spende. Und bist du ein bisschen aufgeregt, Kai? Ja, bin ich. Selbst zu präsentieren ist noch ein bisschen schwer. Aber ich komme rein. Wirst du da merken, wenn ich dann das erkläre, dann rattert's. Der Raum sieht aus wie ein Grundschulzimmer. Buchstaben aus Styropor hängen von der Decke, vorne eine grüne Tafel. Die Tische und Stühle erscheinen eine Nummer zu klein für Erwachsene. Frauen mit und ohne Kopftuch kreuzen von Stand zu Stand, Volkshochschullehrer, Lokaljournalisten. Berlins Bildungsstaatssekretär Marc Rackles betritt den Raum. Ein schlanker, hochgewachsener Mann, der selbst den großen Kai noch um eine halbe Kopfeslänge überragt. Hallo. Hallo. Tolle Initiative, muss ich sagen. Das ist nochmal von unten gewachsen. Ja. Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Das ist jetzt nicht von oben gegründet worden, sondern von unten, von den Lernern selber, genau, Lernerinnen, genau, gesagt worden, das brauchen wir jetzt. Ja, genau. Wir wollten auch schon mal so die Öffentlichkeitsarbeit dann machen und dann daraufhin ist ja auch dann die Selbsthilfegruppe entstanden. Wenn du mal gucken möchtest. Echt toll, weil es auch nochmal der Öffentlichkeit zeigt, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ja, toll. Sehr schön. Alles Gute. Ja. Viele finden das Thema sehr wichtig in der Politik, aber im Moment ist noch keiner so richtig bereit, dafür auch Geld rauszutun. Urda Thiessen, Leiterin des Vereins Lesen und Schreiben. Im Moment rennt man eigentlich mit der Thematik fast überall offene Türen ein. Und alle sagen, ja, wichtiges Thema, aber nein, finanzieren kann ich es nicht. Das ist noch ein Problem. Das wird auch, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Die Jobcenter, die eigentlich diese Maßnahme finanzieren, da ist die Bewilligungspraxis nicht ganz eindeutig von den 12 Berliner Jobcentern. Einige bewilligen es, andere bewilligen es nicht. Im Moment haben wir 25 ungefähr, wir haben aber die Kapazität eigentlich für 50. Winter. Seit 3 Monaten ist Kai nun schon in der Altenbetreuung tätig. Der Job gibt dem Tag Struktur, gliedert Pflicht und Freizeit. Muss Kai nicht arbeiten, ist er die meiste Zeit mit seinen Kindern zusammen. Leon, Michel, Dominik und Christian. Sie sind 5, 6, 9 und 14 Jahre alt. Wenn ich meine Kinder nicht hätte, dann weiß ich nicht, was dann mit mir so ist. Weil sonst komme ich im Leben ja nicht weiter. Manchmal ist es auch ein bisschen stressig. Aber damit kann ich ja umgehen. Fällt dir das jetzt leichter, mit solchen Situationen umzugehen, als vor 2 Jahren? Ja, das fällt mir leichter. Kannst du das noch irgendwie beschreiben, also was dir leichter fällt? Ruhig bleiben und zuhören. Eishockeytraining der Kindergruppe bei den Berliner Eisbären. Eine riesige Eishalle mit Platz für 4.500 Besucher in Berlin-Hohenschönhausen. An erster Position steht Familienzusammenhalt. Und dann kommt Eishockey und danach wäre dann Arbeit an dritter Position. Kai und seine jüngsten beiden Kinder, Michelle und Leon, sitzen in den oberen Rängen, um dem 9-jährigen Dominik beim Training zuzuschauen. Siehst du den da? Dominik macht jetzt gerade eine Drehung. Ja, jetzt ist der vierte von hinten. Wo? Du bist so weit weg, Leon. Du kannst ihn jetzt gerade nicht sehen. Ja, wo ist Dominik? Dominik ist auf der rechten Seite. und unterhält sich gerade mit den Trainern. Also die Trainer haben die Spieler jetzt zusammengerufen. Ja? Ja. Der ist da auf der rechten Seite. Weil meine Frau hat ihn mit 3 Jahren angemeldet beim Eishockey und 3-mal in der Woche hat er Training. Das ist Montag, Donnerstag und Samstag. Weil wir versuchen, so gut wie möglich, wenn wir das finanziell noch hinkriegen, ihn in seinen Sport, was er auch gerne macht, zu unterstützen. Die kleinen Spieler können es gar nicht erwarten, aufs Eis zu stürmen. Sie klettern über die Bande, plumpsen auf der anderen Seite herunter, jagen auf die Pucks in der Spielfeldmitte zu, üben waghalsige Ausweichmanöver. Ein schriller Pfiff aus der Trillerpfeife des Trainers beendet die Toberei. Sofort sammelt sich die Rasselbande um ihn. Dominik ist im Tor und er ist einer der besten Verteidiger, den es gibt. Und auch guter Vorbereiter. Also er kann aus der Mittellinie sehr gut abpassen nach vorne. Also ist fast so ähnlich wie Fußball. Aber nur, dass Eishockey auf Schlittschuhen ist. Die Schläger krachen aufeinander. Dominik fällt bäuchlings hin, rappelt sich sofort wieder auf. 2 Mittelfeldstürmer prallen aufeinander, die Schläger verhaken sich. Einer kann sich lösen, zieht ab. Tor. Also mein Eindruck ist, dass er ganz gut klarkommt und sehr gut aufpassen tut. Dass er die Spielweise, die er hat, schnell umsetzt und auch den Puck anderen Spielern zuspielt. Ich bin sehr stolz auf Dominik. Ja, muss ich ehrlich zugeben, weil ich finde, er hat eine Beschäftigung und dann langweilt er sich nicht so. Und ich finde, so wie er spielt, ist seine Leidenschaft bei Eishockey sehr groß. Deswegen bin ich sehr stolz auf ihn. Du musst schon wieder pullern? Ich auch. Nee, das ist bei euch eine Langeweile. Du, bei dir weiß ich, ja geh, du bleibst hier. Nein, ich will auch pullern. Aber hört auf rumzutoben, okay? Ja. Ich muss nur noch irgendwie versuchen, eine Möglichkeit zu finden, dass ich die beiden dann auch beschäftigen kann. Mein Gefühl ist, dass sie beide ein bisschen ungeduldig sind, bis das Training vorbei ist. So, Dominik hat gerade ein Tor geschossen. Das ist jetzt so Übungsphase wegen Samstag, weil sie ein Spiel haben. Da wird dann wieder geguckt, wer da dann am besten spielt und der kann dann aufgestellt werden. Was ich empfinde, ich würde gerne mitspielen. Das ist wirklich so, weil ich auch mal die Erfahrung haben will, wie man spielt. Weil ich halt so eine Chance nicht bekommen habe. Weil ich ja im Heim groß geworden bin, vermisse ich das sehr, dass ich irgendwelche Sportaktivitäten machen konnte. Vielleicht würde ich dann mehr Kontakte haben. Ich war nicht so groß befreundet gewesen, ich war lieber eher alleine. Jetzt habe ich ja meine Arbeitskollegen, damit komme ich ja ganz gut zurecht. Ich habe dafür gar keine Zeit mehr für Freunde. Ja, die Familie geht dann vor und da ist es dann so. Es ist ein sonniger Tag im Januar. Kai ist zu Hause und sitzt an einem alten PC mit flackerndem Röhrenbildschirm. Meine Maßnahme wäre jetzt am 31. abgelaufen, aber ich habe noch eine Verlängerung bekommen vom Jobcenter. Oh, das finde ich gut, ja, weil ja auch einige Klienten ja gesagt haben, dass sie mich hier gerne noch behalten wollen. Manchmal, wenn die Kinder aus dem Haus sind und Kai alleine ist, sucht er im Internet nach Jobangeboten. Ich mache das hier zu Hause, damit ich einen ruhigen Zeitpunkt habe. Meistens halt den Ruhezeitpunkt am Sonnabendvormittag. Kais Gesicht ist ganz nah am Bildschirm. Text in Standardschriftgröße ist für ihn schwer zu entziffern. Ich kann auch direkt hier oben eingeben, was ich dann suche. Zum Beispiel mit Suchergebnis, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, Reinigung. Falsch geschrieben. Siehst du? So kommt es dann, wenn man nicht weiß, wie das richtig geschrieben wird. Aber so, das muss ich kurz überlegen. So, ich habe ja dann hier, gehe ich hier auf Google und dann kann ich jetzt eingeben Jobcoach oder Stellenangebote. Google gleicht Kais Schwäche aus. Er tippt Stellenangebote. Der Algorithmus erkennt Kais Absicht und schlägt Stellenangebote vor. So hilft uns der Computer sehr, ein bisschen voranzukommen. Dann natürlich zu sortieren, was am besten ist. Das ist ja noch eine andere Sache. Stichwörter kann Kai inzwischen schnell erfassen. Schwierigkeiten bereitet es ihm, längere Sinnzusammenhänge zu verstehen. Auf Webseiten verliert Kai schnell den Überblick. Dann weiß er nicht mehr, wo er klicken soll, um die Informationen zu bekommen, die er sucht. Landet er in Textwüsten wie auf Wikipedia, ist er verloren. Ich gehe immer auf meine Stadt.de, die haben die meistens, weil es in Berlin dann ist. So, Personalwesen muss ich draufgehen. Personalwesen ist dann mit Reinigungskräfte oder Pflegepersonal, wenn ich mich nicht täusche. Wie ich gerade sehe, ist bloß ein Angebot da. Büroreinigung ab 15 Euro steht hier. Ja. Da gucke ich, ob das was für mich ist. Aufgaben. Unter Reinigungsplätze mit System, regelmäßige Kontrolle mit Checkliste, spezielle geschulte Mitarbeiter. Also Qualifizierung brauchen wir dann schon. Ist ja dann ein Kriterium, was ich ja nicht habe, weil ich ja nur so halbwegs Reinigung Erfahrung habe. Kommt gerade nicht weiter. Wie würdest du dann weiter vorgehen, wenn, also sagen wir mal, so eine Stelle für dich interessant ist? Ich kann ja eventuell anrufen oder dann eine direkte Bewerbung. Da habe ich ja hier dann schon die Adresse, wo ich das hinschicke, aber ich habe keinen Ansprechpartner. Doch, hier oben. Sehr geehrte Damen und Herren, muss ich dann schreiben. Frühjahr. Kai hat einen Termin beim Jobcenter Lichtenberg. Es ist der erste seit Beginn der MAE-Maßnahme vor einem halben Jahr. Das Jobcenter ist ein Ensemble aus drei Plattenbauten, gewaltige Klötze mitten in einem Wohngebiet, 10 Stockwerke hoch. Früher war hier die Stasi. Es ist morgens um 8. Ein Dutzend Menschen warten vor dem Eingang, halten Kaffeebecher in den Händen, rauchen Zigaretten. Ihr Atem kondensiert in der Morgenkälte. Heute geht es um die Eingliederungsvereinbarung und um die derzeitige Maßnahme, die ich jetzt mache bei den Jahresring, um zu sehen, wie es jetzt zurzeit läuft. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, also lasse ich mich jetzt überraschen. Am Eingang muss Kai sich mit Ausweis anmelden. Die Pförtner sitzen hinter dicken Glasscheiben. In den Fluren riecht es frisch gestrichen, als wäre die allgegenwärtige Pastellfarbe noch nicht ganz trocken. Kann ich noch kurz draußen warten? Kais Sachbearbeiterin heißt Frau Ringmann, eine Dame mittleren Alters mit Brille und blonder Dauerwelle. Sie waren jetzt lange nicht mehr hier. Nun ist das ja Seniorenbetreuung. Und kommen Sie klar mit den älteren Leuten? So ein bisschen kommen Sie auch ins Gespräch, helfen Sie beim Einkaufen? Ja, wir kaufen lieber das oder eher was anderes? Oder geben Sie das dann alles immer vor? Nee, also die Klienten geben dies vor, was sie kaufen möchten. Ich gebe nur einen Tipp, dass es günstiger ist und so weiter. Und sonst mische ich mich da nicht ein. Bei manchen Sachen würde ich ja da günstiger einkaufen, wo es für mich angemessen ist. Aber das kann ich gerne noch nicht sagen. Ich gebe nur Tipp. Also die Arbeit mit Senioren, das interessiert Sie anscheinend. Und wie ist das nochmal? Weil wir wissen ja, dass Sie eben diese Lese-Schreibschwäche haben. Gibt es da irgendwie Probleme, dass Sie irgendwie, wenn Sie irgendwie einen Bericht schreiben müssen, was Sie bei dem Klienten gemacht haben? Oder verlangt man das von Ihnen gar nicht? Während Frau Ringmann mit Kai spricht, blickt sie immer wieder auf ihren Bildschirm. Sie betreut derzeit 270 Menschen. Kunden im Jobcenter-Jargon. Ich muss ja jeden Tag immer ausfüllen, was ich mache. Das kann ich Ihnen kurz mal zeigen. Hier schreibe ich immer rein den Namen der Klientin und dann die Zeit und was ich gemacht habe. Das ist noch das Leichteste von der Übung. Das Schwerste von der Übung ist, diesen Endprotokoll auszufüllen, also diese Monatsabrechnung, die Sie ja dann bekommen. Ja. Und da habe ich manchmal Fehler drin. Zum Beispiel hier Klientenversorgung ist ja ein ganz schönes, schwieriges Wort. Das darf ich einmal abkürzen und dann muss ich das hier drunter dann neu hinschreiben für diejenigen, der das weiß. Ja, nun haben Sie jetzt aber ein interessantes Gebiet gefunden, also was ihnen anscheinend wirklich Spaß macht. Und Lesen und Schreiben ist das auch so ein bisschen nebensächlich bei dieser Sache. Gut, die Arbeitsgelegenheit ist eines Tages zu Ende. Jetzt müsste man uns so ein bisschen Gedanken machen, oder haben Sie sich selber auch überlegt, was passiert dann nach der Arbeitsgelegenheit? Haben Sie jetzt selber eine Vorstellung, wie soll es weitergehen aus Ihrer Sicht? Ja, habe ich. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich würde gerne dahin gehen, eine Umschulung als, wie soll ich das jetzt sagen, also den Pflegebasiskurs hätte ich gern dann. Umschulung kommt in seinem Fall nicht in Frage. Umschulung, das sind 2 Jahre, das ist dann doch mehr Unterrichtsstoff, das sind Unterlagen, Lehrer vor der Klasse, von der Tafel abschreiben, wie man das von der Schule hat. Das packt er nicht, das würden wir auch nicht durchgehen lassen. Aber einen Basiskurs würden wir dann durchkriegen. Ich gebe Ihnen dann ein paar Adressen. Also über Kursnet kann man die raussuchen auch, dass sie sich dann bei 1, 2, 3 Bildungsträgern sich vorstellen und gucken, welcher Bildungsträger für sie das Richtige ist. Und dann gucken wir, dass wir dann ihnen einen Bildungsgutschein ausstellen. Also im Sommer werden wir uns dann sehen und besprechen das nochmal. Ob Analphabetismus ein Problem ist, mit dem Frau Ringmann öfter zu tun hat, möchte ich wissen. Vielleicht ist das Problem sogar mehr verbreitet, und es kann durchaus sein, dass manche das verbergen. Es gibt sicherlich auch Leute, die sich nicht trauen, wo ich bis heute vielleicht nicht weiß, weil die immer sagen, ich habe eine Brille vergessen oder ich nehme die Eingliederungsvereinbarung mit nach Hause, unterschreibe und lese das da nochmal durch und schicke ihn zurück. Wir haben jetzt viele Jobcoaches hier gehabt. Wir haben auch mit den Familienzentren eine gute Zusammenarbeit, auch mit der AWO zum Beispiel. Im Berliner Grundbildungszentrum gibt es Sensibilisierungsschulungen für die Mitarbeiter von Jobcentern, Behörden oder sozialen Beratungsstellen. Also uns ist die Zusammenarbeit in ganz, ganz vielen Bereichen mit vielen Einrichtungen sehr wichtig. Vor allem deswegen, weil die ja in ihrer täglichen Arbeit sowieso in Kontakt kommen mit Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können und häufig nicht wissen, dass diejenigen eben diese Schwierigkeiten haben. Und da ist es wichtig, dafür zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, dass eben für eine ganzheitliche Beratung auch dieses Spektrum mit in den Blick genommen werden sollte. Theresa Hamilton, lange rote Haare, graues Jackett, hat das Grundbildungszentrum mit aufgebaut. Jetzt steht sie in einer hellen Ladenwohnung in Berlin-Wilmersdorf. Draußen großbürgerliche Häuser, breite Straßen. Drinnen ein Wägelchen mit Kaffee und Keksen, Tische formen ein U. Auf der Leinwand vorne stehen Themen wie der Ursachenkomplex, grüne Kästen und rote Pfeile, Kausalitätszusammenhänge. Theresa Hamilton leitet den Kurs. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie können nicht gut lesen und schreiben und Sie müssen zum Arzt. Was kommt auf Sie zu? Wie reagieren Sie? Wir haben eine Anfrage bekommen von einem Jobcenter konkret, was gesagt hat, es möchte auch die Mitarbeiter schulen dazu. Wir freuen uns natürlich sehr, weil das Jobcenter sehr, sehr wichtig ist, auch in dem Bereich. Elf Jobcoaches sind gekommen, 9 Frauen und 2 Männer zwischen Mitte 20 und Mitte 50. Lesebrillen, Batikschals, Kapuzenpullis. Vorne neben Theresa Hamilton sitzt Kai gedankenverloren hinter einem Stapel Broschüren. Seine Aufgabe bei diesem Kurs ist es, den Jobcoaches die Sicht der Betroffenen zu vermitteln. Kai, was hast denn du? Hast du es immer gesagt von Anfang an? Was? Dass du Schwierigkeiten hättest, hier jetzt das Formular auszufüllen? Nee. Und was hast du dann gemacht? Ich bin erst gar nicht reingegangen. Ja? Ja. Weil ich die Erfahrung schon hatte, füllen sie dieses Formular aus und dann wurde in den Raum geschmissen. Warum dauert es denn bei Ihnen so lange? Mhm. Ja, dann das Ding nach vorne gebracht und bin dann wieder her. Mhm. Manchmal habe ich auch so dieses Gefühl, ich würde es gar nicht so weit hinaustragen. Zum Beispiel ist es so, wenn eine Frage kommt, wie schaffst du das alles? Das ist dann meistens auch immer unangenehm und dann, warum ich mich engagiere. Ohne die Lerner würde das dann nicht so gut rübergebracht werden. Und man hat bis jetzt immer gute Resonanz bekommen. Sommer. Fast ein Jahr ist vergangen, seit Kai den Grundbildungskurs beim Verein Lesen und Schreiben beendet hat. Einen richtigen Job hat er noch nicht. Mein Ziel war, nach Lesen und Schreiben einen Job zu finden. Ich hätte gedacht, es geht schneller. Allerdings hat Kai auch keine Bewerbungen abgeschickt. Ich muss auch dann dazu sagen, ich musste mal meinen Hintern hochbewegen. Vielleicht liegt es auch daran. Aber auch vor allem ist es, so wie ich es gesagt habe, zurzeit sehr schwer, irgendwie ranzukommen an die Sachen, die ich dann eigentlich brauche, weil ich ja nicht qualifiziert bin. Auch vom Jobcenter hat Kai keine Stellenangebote mehr bekommen, seit er in der MAE-Maßnahme ist und im Auftrag eines Berliner Vereins alte Menschen betreut. Die Maßnahme wird noch ein halbes Jahr weiterlaufen. Diese MAE-Maßnahmen, das ist natürlich ein zweifelhaftes Feld, weil auch das ist nur ein begrenztes Parken und je nachdem, wie die Maßnahmeträger sind, wird das mehr oder weniger gut gehandhabt und ist mehr oder weniger förderlich für die Personen. Urda Thiessen, Leiterin des Vereins Lesen und Schreiben. Ich denke, Kai ist jemand, aber der alles auch als Lernfeld sieht und der braucht auch eine Beschäftigung, der braucht das, dass er was zu tun hat. Und es wäre eigentlich ganz schön, weil Kai wirklich auch einer ist, der was leisten kann. Also wenn er dafür auch eine reelle Bezahlung kriegen würde. Aufgrund, wo ich jetzt arbeite, werde ich dann versuchen, da die Möglichkeit dann in Betracht zu ziehen für den Pflegebasiskurs, den ich gerne machen würde. Dieses große Geld machen tue ich damit nicht. Generell eigentlich, dann würde das sowieso dann schlecht bezahlt sein. Es würde dann vom Arbeitsamt dann nur noch aufgestockt werden. Es wird ja sowieso alles heutzutage teurer und man muss also übers Überleben kämpfen. Die Idee finde ich gut, Pflegebasiskurs. Ich denke auch, den Schein wird er eben je nach Bedingungen, je nach Träger schaffen. Also er kann das auch. Die Frage ist natürlich, welche beruflichen Aussichten er dann damit hat. Also es gibt ja mittlerweile sehr viele, die diesen Schein haben. Und ob man davon ein selbstständiges Leben führen kann, ist die andere Frage. Ganz vom Jobcenter wegzukommen, das werde ich nicht schaffen, weil ich ja eine Leserechtschreibschwäche habe. Es ist schwer, damit klarzukommen, weil ich will gern arbeiten, aber die Möglichkeiten fehlen mir. Und es kann auch sein, dass ich dann nicht weiß, wo ich mich dann hinwenden kann. Ich will ja nicht nur immer von Leser und Schreiben abhängig sein. Ich will es ja auch allein dann packen. Blind in einer Welt der Zeichen. Ein Analphabet auf Jobsuche. Ein Feature von Dominik Bretsch. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprach der Autor. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Hanna Steger. Regie Anna Panknin. Redaktion Hermann Theissen.